187 Sampler, einer für die Fans, ja, Weiber schicken es, weil der Beat ist Gangster. Alle machen Lärm, wirklich wird es ernst, Gruß an alle Kölner hinterher. MC zu dem O, MC wie Bones, jetzt am Mikrofon, es wird riesengroß. Nimm mein Aftershave, denn jetzt wird alles rasiert. Brauchen Joints, die so dick sind wie ne Latte von mir. Und es fällt mir wirklich schlecht am Mikrofon, meine Leidenschaft, der Flow. Live aus der Zone, Hit oder nicht, fix schlank. Du mit deinem Hipster-Gesicht, geh tanzen. Rochen, hey, so grün wie der Schnapp-Krokodil. Fragt, was macht es mit mir? Knacks im Gehirn, geprägt von dem Scheiß, also red uns nicht rein. Erledigen live diese Szene zu zweit. Das sind Tatsachen, Hase auf die Waage packen. Ihr könnt euch selber an die Nase fassen. Wenn wir uns nicht verarschen lassen, auf der Jagd nach Wackensachen und auch mit Badeschlappen gerade machen. Das sind Tatsachen, aber nicht von scharfen Waffen. Ihr dürft noch nicht mal diesen Hasen paffen. Weil wir uns nicht verarschen lassen, auf der Jagd nach Hallenkassen und erst im Badeschlappen Party machen. Tritt durch die Nachbarschaft, Kampfhunde am Bellen. Digga, Kampf auf kriminell, egal ob Hamburg oder Köln. Ich kann rappen, wie ihr wollt, egal ob langsam oder schnell. Und mein Albumcover steht, ihr könnt anfangen zu bestellen. Wir genießen das Leben, lassen Features entstehen. Was für ein Rap-Konkurrent, Digga, niemand zu sehen. Und wir lieben es eben, Autos tiefer zu legen. Ihr chillt lieber in der spießigen Gegend. Guck, wir ziehen hier die Fäden, Mann, der Untergrund brennt. Digga, hunderte von Bands, die meine Jungs jetzt erkennen. Bones, ich gebe den Jäger, fütter meine Götter. Hänge mit der Clique, Digga, Ficker für die Hände. Treppe für Verräter, keine Toleranz. Wir sind high vom Plan, besser bleib auf Distanz. Bruder, chill out mit Momo im Benzer auf Slow-Mo. Und niemals auf die Straße ohne Kroko, ein No-Go. Das sind Tatsachen, Nase auf die Waage packen. Ihr könnt euch selber an die Nase fassen. Wenn wir uns nicht verarschen lassen, auf der Jagd nach Wackensachen und auch mit Badeschlappen gerade machen. Das sind Tatsachen, aber nicht von scharfen Waffen. Ihr dürft noch nicht mal diesen Hasen paffen. Weil wir uns nicht verarschen lassen, auf der Jagd nach Hallenkassen und erst im Badeschlappen Party machen.